Hola, hola, willkommen. Es ist kurz nach 8 und nach No Pop, Magazin für Grenzmusik mit Eike Stolzenburg, beginnt hier die Ausgabe Nummer 27 von Mixtape mit Mercedes Herrada. Ich freue mich, dass du da bist und dass du mich in dieser Sendung begleitest. Was haben wir denn heute? Eine Art Best of 2021, das haben wir ja noch, gemixt mit Weihnachtslieder. Ich weiß gerade nicht so genau, wie es wird, aber schon, was ich vorhabe, das ist schon mal was. Ich erzähle ein bisschen. Ich habe eine Liste gemacht von allen Songs, die ich seit Januar 2021 in den spanischen Mixtape gespielt habe. Alle aktuelle Songs, die von EPs, Singles, Alben und so weiter und so fort, die seit Januar veröffentlicht worden sind. Irgendwie, ne? So viele davon, da habe ich dann Post bekommen und so weiter und schon einige Auswahl, die ich dann mal da und da ausgesucht hatte, schon seit Januar. Ja, wie schon. Denn wegen Mixtape hatte ich schon mal erwähnt, in Spanien, das ist eine wöchentliche Sendung, die in drei spanischen Radiosendern gespielt wird. Dort mische ich spanische und internationale Bands, alt und neu. So, ja genau, dann habe ich diese Liste geteilt und in Vor- und nach der Sommerpause. Ne? Und dann nach einer engen Auswahl, die ich gemacht habe, bekomme ich trotzdem Musik für mehrere Sondersendungen. Und dann dachte ich mir, ja, tja, toll. Ne? Deshalb dachte ich mir, und wenn du, Mercedes, eine Art Medleys mit den Songs machst, ne, weil ganz geht ja gar nicht. Und dann nur ab und zu mal ein Lied ganz hören. Und dann ab und zu mal ein Christmas-Song. Mehr oder weniger wird es so sein. Ich habe noch keine Ahnung. Ich werde deshalb heute sehr wenig quatschen. Habt viel Spaß. Hier beginnt Mixtape mit dem ersten Musikblock mit NoFX, Denko Jones, Answer aus Barcelona, Race Against und Beatsteaks. I walked into the Eagle, and someone called me sis. I said, I'm not a sis, I'm a sissy. Should I call you Mr. or Miss? I said, I'm actually a trans man, but before I got to tight, the place erupted into my first gender pronoun bar fight. They said I was a rock spot, dressed for less wannabe queer. I said, my gender isn't fluid, but that's how I left my beer. They thought I was just posing or on a publicity stunt, until I did a line off Scarlett's $100,000 cunt. She paid 100,000 clams for a single clam in front. A very pricey pussy paid for by the government. Then I said, fuck you, feminism. Stiff but fuck my cis clit. Or hypocritical, political correctness ain't legit. I mean, fuck you, feminism. I say what I wanna say. I know that LBGTQ will never include gay. Cause they say that I'm like cis queers, kinksters make a choice. They're wrong, but yet we choose which gag to take away our voice. I identify as a grain of salt, Peter Pan anarchist, or a poly rubber puppy, which rats left our masochist. So I said, fuck you, feminism. Your words are neophyte. I'm a single, not a plural person, so call me per for the night. You're wrong if you hate me, just cause I'm a wordsmith and Wesson. Cause I nicked this terminology from a Doris Lessing lesson. You got it. You flaunt it. You got it. You flaunt it. You got it. You flaunt it. You got it. You flaunt it. Standing in the shadows, just a hug in the wild. You think that nobody can see what you do? Let me tell you, it's the opposite, it seems absurd. You can't see what we keep on seeing in you. You got so much style, you can take on the world. All you do is grab the bull by the horns. And if anybody says you don't know what you're doing, you say they're looking at a unicorn. You take it on the chin, but you buckle down quick. There's nothing out there you can't do. The only thing that's stopping you, take the first step. I swear to God, what I say is true. It'll be alright, you'll be satisfied, and in no time you'll everybody know it's only fair. Rise up when you're feeling it better. Oh yeah. Das ist Mixtape mit Mercedes Errada im OS Radio 104,8. Presents for Christmas, sagte King Diamond nach der Auflösung von Mercyful Fate. Ich sage dazu, dafür eine Menge Musik, fast nonstop. Machen wir weiter hier in diesem Special Best of 2021 von Mixtape mit einer Auswahl von Spanier Absalom mit die Burning Witches mit dem neuen Album. Zurück nach Spanien mit der Band Angelus Apatrida, die schon im Januar der Single, die wir hören werden, Indoctrinate präsentiert hatten. Und noch vier Empfehlungen aus der Iberischen Halbinsel mit Hellfire, mit Mosh, die Basken Adar und die Mädels Bala aus Galicien. Viel Spaß! Miedo. Lost, I see it's red and leaves. con el ceño fruncido. Y no he podido confesarte cómo me atormentan sueños que el tiempo pase sin poder exprimirlo en las madrugadas. He fingido ser frágil y me has descubierto. Prefería que me condujeras por algún camino fácil, sin demasiados sobresaltos. Pero ocupaste el asiento del copiloto para observar hasta dónde era capaz de llegar en silencio. Joven Bala aus Galizien, Angela Baltar im Gesang und Gitarre und Violeta Mosquera im Gesang und Schlagzeug mit ihrem Debütalbum Maleza, das im vergangenen Mai veröffentlicht wurde, nachdem sie bei der Plattenfirma Century Media Records unterschrieben hatten. Der Song Ach Gitar war die erste Single aus diesem Werk. Wir machen weiter in Euskera, in Baskisch, mit der Rockband Adar, die nach dem EP Sugarra präsentierten dieses Jahr das Album Erautzak. Immer mit baskischem Gesang. Mit dem Song Ito Arte geht es hier weiter in Mixtape. Ko argiak mugitzen hau. Kaleko usainak txunditzen hau. Neuzko argiekin batera berbizten gara baita gu ere. Zul horretan zartu ezkero that statue. I just went along for the ride, and I came back for more. And I'm sorry, baby. That's okay, honey, 'cause the I bought new treatment tea, and I slept with your girl. Mit A Christmas Duel, genau, egal wie das Jahr war. Sei nicht so nachtragend, Hauptsache man verbringt die Weihnachten zusammen, wie schön. Wir machen weiter mit noch einem Musikblock mit der spanischen Rockszene von 2021. Thank you. necesitaba hoy quizás te escriba una canción, ya ves que solo bebo si traes tú la botella. Navego a otra velocidad que tú, un paso más y nos mojamos los pies, tú en tu playa y yo en mi popa, un día tormentas, otro bomba, se va el sol y nos quedamos. Mit Duelle. Davor haben wir eine meiner Lieblingsrockbands von 2021 aus Spanien, Los Sex aus Madrid, Band, die dieses Jahr sein erstes Album in Spanisch präsentiert haben, mit dem Titel En la Oscuridad, genauso wie den zweiten Single, die wir gerade gehört haben. Wir machen weiter in diese Mixtape Christmas Special 2021. Pum-pum-pum. A newborn king to see, pa-rum-pa-pum-pum. Our latest gifts we bring, pa-rum-pa-pum-pum. To lay before the king, pa-rum-pa-pum-pum. rum-pum-pum-pum. So to honor him, pa-rum-pum-pum-pum. When we come. I am a poor boy too, pa-rum-pa-pum-pum. I have no gift to bring, pa-rum-pa-pum-pum. That's fit to give the king, pa-rum-pa-pum-pum. Rum-pa-pum-pum, rum-pa-pum-pum. Then he smiled at me, pa-rum-pa-pum-pum. My drum, me and my drum. Oh, me and my drum. I will play for you right now. Ja, auf jeden Fall. Wie immer ein Genuss, etwas von Dropkick Murphys zu hören, Turn Up the Dial aus dem neuen Album. Sie sind ab 2022 unterwegs, erstmal in den USA und dann ab Juni in diverse Festivals wie Schwedenrock, Grass Pop, Metal Meeting, Hellfest oder Tsunami Festival und dann gibt es eine Europa-Tour ab Januar 2023. Wir machen weiter musikalisch und unterbrochen bis 21 Uhr mit Descarayas featuring Evaristo Paramos. Mit La del Americano, dann mit der Osnabrücker Burger Weekends und zurück nach Spanien wieder mit Puncarras Malas Pulgas und wenn ich noch Zeit habe, The Coup mit One Voice. Nach den Nachrichten geht es weiter mit dem zweiten Teil von Mixtape Christmas Special 2021. America! Es America! Hier ist Andres von den Burger Weekends und ihr hört hier gerade das Beste an Rock'n'Roll bei Mixtape. Viel Spaß! So many years of waiting in the dark.

Andres Herrada und hier startet die zweite Hälfte von Mixtape Christmas Special mit einer Auswahl von 2021. Was für Lieder wurde in Mixtape in den letzten 6 Monaten gespielt? Unter anderem das erwartete Album von Iron Maiden, Senjutsu, Lucifer und die großartige Metal-Sängerin aus Spanien, jetzt vor einer Solo-Karriere. Sie ist Elisa C. Martin und wir werden auf jeden Fall diese Vorgeschmack mit No More hören. Das alles hier in diesem ersten Musikblock. Mixtape mit Mercedes Herrada im OS Radio 104,8. You see me around, you have been disappear. Take it. gerade oder immer noch Mixtape Christmas Special mit einer Auswahl von 2021. Nach Elisa Fe Martin geht es weiter mit einer weiblichen spanischen Stimme. Rock and Roll pur, auch mit englischer Gesang. Wir werden von ihr nächstes Jahr noch mehr hören. Ich spreche von Carly Main. Heute hören wir It's Shame. Danach die deutsche Band Atomic mit erster Single von kommendem Album. Wir werden Give Me Your Love hören. Ich freue mich, dass Sie sich per Post gemeldet haben und auch nach meiner Anfrage einen schönen Gruß für euch geschickt hatten. Und noch eine andere Band, die an der E-Mail-Adresse der Sendung gemeldet haben, sind Thoster und bin begeistert von ihren Liedern. Ja, wir werden heute erneut eine der Songs von dieser Band hören, Algo Distinto. Mercedes Errada im OS Radio 104,8. Hallo, ich bin Thomas von Atomic und ich grüße alle Zuhörer vom Mixtape auf OS Radio. Hello there, this is Adrian Smith from Smith Cotson, and this is our new single called Better Days, and it's off our forthcoming EP. Selbst präsentiert hat Better Days von Smith Cotson. Es geht um die EP, die am 26. November veröffentlicht wurde mit vier unveröffentlichten Songs von Iron Maidens Gitarrist Adrian Smith und von Richie Cotson. Es geht weiter mit dem Mixtape Christmas Special 2021 mit Slash und Miles Kennedy and the Conspirators mit dem ersten Single aus dem vierten Album Four, The River Is Rising. Und mit der Band aus Chicago, mit dem spanischen Sänger Taran de Pablos mit From Ashes. Das war der erste Single von dem zweiten Album, The Speed of Dreams. Well and push the line. ist Mixtape mit Mercedes Errada im OS Radio 104,8. Hallo Mixtape Listeners, this is Maria Franchamain. You're about to listen to Sonia d'Inverno, the first single of our new album. Hope you like it. Tschüss! Blood is gone, the blood is around, the fire is grand. Charmaine aus Galicien mit Sonho de Inverno und Gruß an die Zuhörer der Sendung inklusive gehört. Aus dem Album Na Alma. In kommenden Sendungen werden wir mehr über diese Arbeit erfahren, die 2022 live präsentieren wollen. Gerade war ein Gripshot dran mit Out of My Hands und gleich geht es weiter mit Mixtape Christmas Special 2021 mit einer Band aus Barcelona, Falls. Die Metal-Hardcore-Band hatte dieses Jahr sein EP mit 5 Lieder präsentiert. Diese heißt Cuesta Respirar und davon im Mixtape hatten im September der Song El Enemigo, der Feind, gehört. Hier ist es wieder für euch, die Band Falls. Darkness, loneliness, and heartaches. Hope this time. save the pigs. Hope this time we'll wipe away blood and tears. Battles like religion, and it is God given. Thanks to all our stand as one. Fight for metal. Wir haben nicht mal eine halbe Stunde Zeit, aber es wird wohl noch reichen, um einige Bands zu hören, die diese 2021 seine Singles oder Alben vorgestellt haben. Hier mit einem Musikblog machen wir weiter mit Deep Purple, Hailstorm, Kissing Dynamite und Udo. Silver lining paint the sky. New horizons come to light. This is life. Detector von Udo aus dem Album Game Over. Wir haben Zeit für einen letzten Musikblock. Es bleiben viele Bands raus. Viele davon haben wir in der letzten Mixtape German Version Sendungen gehört. Ihr habt die Möglichkeit, den Podcast über asaltomataradiorock.com/mixtape zu hören. Schaut vorbei auf der Facebook-Seite der Sendung Mixtape Mercedes Herrada. Dort werde ich kurz die Playlist von heute mit euch teilen. Hören wir jetzt Wacko Head mit dem neuen Album 2021 und Super GAU. Davon gibt es übrigens ein Musikvideo. Dann die Band Magic mit dem 12 Monate 12 Covers in Isolation. Die Rockband aus Madrid, Aces Leviathan und die großen Sober mit gefeierten neuen Album. Ich hoffe, es passt alles rein. Ich sage erstmal, ja, tausend Dank zum Zuhören für eure Unterstützung. Ich wünsche schöne Weihnachtstage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Am 8. Januar bin ich zurück mit mehr Klassiker und Neuheiten. Ich wünsche euch einen schönen Samstagabend. Genießt den Abend, die Nacht. Buenas noches. So, jetzt geht's mit dem letzten Musikblock. Bis dann. Los. Das ist Mixtape mit Mercedes Errada im OS Radio 104,8. Aunque queden cicatrices, no. terribles fracasos. En tu hombro lloré lágrimas compartidas, mis penas vomité y en ti siempre recaía. Sabrás cómo por ti salto los puentes.